Ein Bodensatz an Euro war offenkundig noch in der Staatskasse. Griechenland hat in der Nacht 186,3 Millionen Euro an Zinsen an den Internationalen Währungsfonds gezahlt, fristgemäß, wie der IWF in Washington betonte. Die Botschaft der Griechen hinter dieser Zahlung ist klar. Die Regierung in Athen will ihren wichtigen Geldgeber IWF nicht noch weiter vergraulen. Ende Juni sah dies noch anders aus. Da ließ Athen die Rückzahlung von rund 2 Milliarden Euro an den IWF erst einmal platzen. Mit Aussicht auf ein weiteres, drittes Hilfspaket, für das die Staats- und Regierungschefs der EU Mitte Juli nach zähem Ringen den Weg freimachten, sieht die Lage aus Athener Sicht nun aber anders aus. Ministerpräsident Tsipras geht fest davon aus, dass dieses dritte Hilfspaket über 86 Milliarden Euro spätestens bis Ende nächster Woche ausverhandelt ist. Ausverhandelt hieße, Griechenland hätte sich mit seinen Geldgebern nicht nur auf die Reformen geeinigt, die Athen als Gegenleistung für das frische Geld umsetzen muss, sondern diese Reformen auch bereits im Parlament beschlossen. Dieser Optimismus wird so in Berlin nicht geteilt, wobei sich das zuständige Finanzministerium offiziell bedeckt hält. Dabei war schon gestern aus Regierungskreisen über die Bild-Zeitung durchgestochen worden, dass es aus Berliner Sicht nicht zu schaffen sei, dieses dritte Hilfspaket bis zum nächsten wichtigen Stichtag, das ist der 20. August, unter Dach und Fach zu bringen. In Berlin blickt man schlicht auf die Logik der Termine und zählt dabei diese Termine rückwärts. Am 20. August muss Griechenland die nächste größere Rate, 3,2 Milliarden Euro, aus früheren Hilfspaketen zurückzahlen. Weil Athen das Geld selbst nicht aufbringen kann, sollen die 3,2 Milliarden schon aus der ersten Tranche des neuen dritten Hilfspakets kommen, also aus den in Aussicht gestellten 86 Milliarden Euro. Damit das klappt, müssten die Euro-Finanzminister wiederum vorher, am 19. August, die Zahlung freigeben. Das wiederum können sie nur, wenn wieder zuvor, also am 17. oder 18. August, der Bundestag auf einer Sondersitzung das 86-Milliarden-Paket insgesamt gebilligt hat. Die Bundesregierung muss den immer skeptischer werdenden Abgeordneten, zuletzt stimmten 119 Parlamentarier mit Nein, dafür ein überzeugendes Paket vorlegen und keines, bei dem wichtige Reformen in Griechenland erst im Herbst verabschiedet werden. Und in der Bundesregierung ist man skeptisch, ob ein solches Gesamtpaket aus Leistung, 86 Milliarden Euro, und Gegenleistung, den griechischen Reformen, schon in der nächsten Woche steht.